ein Dummkopf im Regen. Die Füße sind wund, ich kann mich kaum noch bewegen. Seit anderthalb Stunden stehe ich hier und warte. Du wolltest kommen um 7:15. Jetzt ist es nach 8, oh wie muss ich dich lieben. Ich bin leider erfroren und hoffe dir ist nichts passiert. Noch eine halbe Stunde, bevor ich gehe. Du hast mich vergessen, gib es doch zu. Vielleicht hast du sogar ein anderes Rendezvous. Ich werd mich zu Hause betrinken und du bist schuld. Hier und ich friere.